Begrüßen möchten wir Sie zu Der Baron Bagge, einem Hörspiel nach einer Novelle von Alexander Lernet Holenia. Der Schriftsteller, 1897 in Wien geboren, gilt neben Leo Perutz als der wichtigste österreichische Erzähler des Fantastischen. Ein junger österreichischer Leutnant erkundet im Ersten Weltkrieg mit seiner Schwadron in den nördlichen Karpaten die Lage an der russischen Front und betritt dabei das geheimnisvolle Zwischenreich von Leben und Tod. Und da waren allerlei Menschen in ihren Trachten. Und ich war ganz verzaubert von dieser fremden Schönheit. Baron Bagge, ich verbiete Ihnen, mit meiner Schwester zu reden. Es reicht, dass Sie schon die Leben zweier Frauen auf dem Gewissen haben. Carla, bitte geh. Ja, von Farrago, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht erzürnen. Aber Ihre Behauptung beruht auf Gerüchten. Und ich nehme Ihnen das auch nicht übel, liegt es doch in der menschlichen Natur, sich der Fama zu beantworten, wenn man einem anderen ein Leid antun will. Aber nehmen Sie sich die Zeit und hören Sie meine Geschichte. Der Baron Bagge von Alexander Lernet Holenia. Ein Hörbild für 8 Stimmen und einen Sänger. Für den Funk eingerichtet von Alexander Schumacher. Komposition und Gesang Michael Schiefel. Es ist leider nur zu wahr, dass jene beiden beklagenswerten Geschöpfe, von denen ihre Rede gewesen ist, sich das Leben genommen haben. Und man sagt, es sei um meinetwillen geschehen. Ich aber bin in Wahrheit nicht schuld daran. Weder kann ich mir schmeicheln, sonderlich vorteilhaft auszusehen oder etwa eigentlich reich zu sein, noch hatte ich mich seit langem schon um irgendwelche Frauen überhaupt bemüht. Im Gegenteil, wenn ich merkte, dass ich der einen oder der anderen nicht mehr ganz gleichgültig sei, so versuchte ich, mich zurückzuziehen und erklärte ausdrücklich, an eine Heirat nicht zu denken. Dennoch bestand von jenen beiden, offenbar aus Widerspruchsgeist, zuerst die eine und dann die andere auf eine Heirat. Und das umso mehr, als sie vielleicht ahnten, dass ich sie gar nicht heiraten könne. Sie waren schon verheiratet? Hören Sie, Herr von Farrago, hören Sie nur. Wenngleich der Beginn des Krieges mich auf Reisen in Mittelamerika überrascht hatte, so gelang es mir doch noch, auf einem holländischen Schiff nach Europa zurückzukehren. Und ich machte den Anfang des Feldzuges gegen Russland im Dragonerregiment Marchese und Graf von Gondola mit. Ich stand als Oberleutnant bei der 4. Schwadron oder Eskadron, wie man damals noch sagte, meines Regiments unter einem Herrn von Semler zu Wasserneuburg als Rittmeister und mit den Leutnants Hamilton, einem Amerikaner, und einem gewissen Karl Maltitz, einem noch sehr jungen Menschen, als weiteren Offizieren. Die Mannschaft, meist noch guter Friedensstand, setzte sich größtenteils aus galizischen Polen, doch auch aus bukowinischen Deutschen und Rumänen zusammen. Semler galt für einen fahrigen und unberechenbaren Charakter. Und es gab Leute, die sogar schlechtweg behaupteten, er sei einfach ein Narr. Äußerlich jedenfalls merkte man Semlern den Spleen durchaus nicht an. Er konnte sogar sehr liebenswürdig sein. Aber in kritischen Momenten ward er auf einmal ganz unberechenbar. Das sollte sich denn auch alsbald erweisen. Er wurde nicht nur schuld an seinem eigenen Tode, sondern auch am Tod Hamiltons, Maltitz und an dem von 120 Unteroffizieren und Dragonern. Auch an meinem Tode wäre er um ein Haar schuld geworden. Aber vielleicht war es doch nicht so, dass er wirklich schuld war. Vielleicht war seine Narrheit bloß irgendein Mittel zu irgendeinem Zweck. Vielleicht war die Katastrophe, in die er seine Schwadron geführt hat, die Opferung dieser ganzen Hekatombe von Menschen und Rossen, nur dazu da, damit etwas, was im Bereiche des Lebens, weil es dazu zu spät war, nicht mehr geschehen konnte, nach dem Leben geschehe. Im Tode also, würde man sagen. Und es geschah doch nicht eigentlich im Tod, sondern in jener Zeit und in jenem Raum, die zwischen dem Sterben und dem wirklichen Todsein liegen. Denn dass es da ein Intervall gebe, halten viele für sicher. Nach einigen währt es nur Augenblicke, nach anderen Tage. Äußerstenfalls sagt man Neune. Sonst hätte man doch auch zumindest früher die Toten schneller begraben oder verbrannt. Auch gab es Zeiten, in denen man im ältesten Russland zum Beispiel über eine Woche wartete, ehe man sie bestattete. Allein, was ist der wirkliche Unterschied zwischen Augenblicken und Wochen? Ich verstehe nicht ganz. Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Doch geht das am besten, indem ich erzähle, wie alles geschehen ist. Vorher habe ich aber noch von Hamilton und Maltitz zu reden. Hamilton, wie gesagt, war Amerikaner. Meist trank er mit Semler. Nur vertrug er es und Semler vertrug es nicht. Hamilton versorgte auch das ganze übrige Regiment mit ausgezeichnetem Whisky, den wir um diese Zeit nur mehr schwer bekamen. Er galt auch für recht vermögend. Maltitz aber, er war noch ein Kind. Um ihn, wenngleich ich eigentlich immer nur ein paar Worte mit ihm gesprochen habe, ist mir auch mehr leid als um alle die anderen. Ich sehe sie noch oft vor mir. Semler auf einem hohen Halbblut, einem dunkelbraunen, den Pelzkragen aufgestellt und die Goldschnüre drum gewickelt. Die Zügel über den Arm gehängt und die Hände, weil er an den Fingern fror, in den Taschen weit vor der Schwadron haltend und vor sich hinbrütend. Hamilton hatte den hohen, grau überzogenen Helm, den wir damals noch trugen, immer irgendwie ein wenig auf dem Hinterkopf auf. Und ich sehe Maltitz' verfrorenes Kindergesicht wieder und die ein wenig stumpfen, slawischen Bauerngesichter der Chargen und ihrer Mannschaften. Sie sind alle dahin. Alle zugleich. In Wahrheit wollte einer die Schwadron wieder ausgraben, wo sie verscharrt und verfault liegt. So würde bis auf mich und drei oder vier Reiter keiner fehlen. Kein Mann und kein Pferd, keine Waffe, nichts. Kein Hufeisen, kein Riemen, keine Essschale, keine Schnalle an den Sätteln. Aber die Wirklichkeit wäre nicht deutlicher als meine Erinnerung. Denn es ist, als hätten die Geschehnisse jede Linie mir mit glühenden Nadeln in die Augen geschrieben. Und ich vergesse nichts und werde es nicht vergessen. Nie. Niemals. Baron? Am 26. Februar gegen Mittag ward die Schwadron alarmiert und erhielt Order als Nachrichtendetachement der Division und der Armee vorauf, nach Norden aufzuklären. Als wir aufbrachen, taute es und selbst einige wenige Sonnenstrahlen fielen wie schräge Stürze funkelnden Messings über die Ebene. Dann verschwand die Sonne wieder und ich habe sie auch während des ganzen Ritts nicht mehr gesehen. Es trübte sich ein und war zugleich um ein geringes kälter. Dünne Nebelschleier spannen über den gefrorenen Sümpfen und dem Bodrogfluss. Die Wolken aber bekamen eine wollige, schwarz-blaue Farbe. Wir nahmen an, dass es bald schneien werde. Hinter der Front, bis Chaturalia Uihei, das wir gegen 4 Uhr am Nachmittag erreichten, ging der Marsch ohne Zwischenfälle vor sich, wenngleich die Straße von Artillerie und Kriegsgeräten voll war. Nun aber gelangten wir an die endlos von Osten nach Westen sich hinziehenden Linien unserer flüchtig eingegrabenen Infanterie. Und obwohl es hier hieß, es sei vom Feinde noch nichts zu sehen, so konnte er dennoch, indem wir weiter drangen, jeden Augenblick vor uns auftauchen. Wir sandten also eine Vorpatrouille und seitliche Sicherungen aus und übersprangen die Infanteriestellungen. Einige spanische Reiter wurden, damit wir passieren könnten, zur Seite gerückt. Dann setzten wir unseren Weg fort. Die Leute auf den vorgeschobenen Feldwachen sahen uns schweigend nach, wie wir uns ungewisseren. Gegen 5 Uhr kamen wir zu einem Vulkane. Er hatte die Gestalt eines stumpfen Kegels, war etwa 200 Fuß hoch und sah aus wie ein kleiner Krater auf dem Mond. Ringsum war alles leer. Wir sahen kein Dorf und keine Menschen. Nördlich in Schneewolken, selbst die Wolken verschwammen im Düster die Karpaten. Unsere Fortbewegung verlangsamte sich nun, und zwar ganz von selbst. Die Pferde schnauften leise durch die Nasen und bekamen auf einmal so hohe Gänge, als fürchteten sie, mit den Hufen den Boden zu berühren und auf etwas zu treten, das aufspringen und uns anfallen konnte. Und überhaupt hätten wir nun halten sollen, statt im Finstern weiter ins Unbekannte vorzudringen. Denn Patrouillen und Nachrichtendetachements haben im Allgemeinen in der Nacht, weil sie ja da doch nicht mit Erfolg aufklären können, zu halten. Semler aber befahl nichts dergleichen. Er wandte sich auch nicht ein einziges Mal um. Wir sahen immerzu bloß seinen und seines Trompeters gebeugten Rücken vor uns. Die beiden trabten stetig weiter. Die Vorpatrouille war alsbald kaum mehr zu sehen. Sie glitt wie ein Trupp berittener Geister schattenhaft vor uns über den Schnee. Ein leichter Wind kam auf und wehte uns ins Gesicht. Er roch sonderbarerweise süßlich, aber nicht nach Schnee, sondern etwa nach ungelüfteten Stuben und nach Holzrauch. Und ich bildete mir, wenngleich ich mir darunter eigentlich nichts vorstellen konnte, auf einmal ein, so sei der Geruch des Todes. Oder so ähnlich muss er zumindest sein. Doch sollte ich die Ursache davon bald vor Augen bekommen. Die Vorpatrouille nämlich, nachdem sie plötzlich einen Moment angehalten, stieß einen Ruf aus und sprengte mit ergriffenen Karabinern auf einen einzeln stehenden Baum zu. Unter dem Baum standen drei Männer. Das heißt, es sah von weitem so aus, als ob sie stünden. Als wir aber hinkamen, sahen wir, dass sie hingen. Sie hingen nebeneinander von einem starken, waagerechten Ast, in dem sie mit den Füßen den Boden zu berühren schienen. In Wirklichkeit aber berührten sie ihn nicht, sondern der Wind schaukelte sie leicht hin und her. Dabei knarrte der Ast ein wenig. Sie mochten bereits seit Tagen tot sein und auch im Tauwetter schon gehangen haben, denn ein widerlicher, süßlicher Geruch, derselbe, den wir bereits vorhin gespürt hatten, ging von ihnen aus. Wahrscheinlich waren es Spione, die man auf dem Rückzug gehängt hatte. Die Hände waren ihnen auf den Rücken gebunden, die Köpfe hingen schräg und aus den Gesichtern, die einen idiotischen Ausdruck bekommen hatten, schielten die Augen uns halboffen an. Überhaupt hatten die Gestalten etwas Schwammiges, Amorphes bekommen. Die Proportionen waren irgendwie verändert. Und es sah aus, als habe man die Kleider bloß nachlässig mit Stroh vollgestopft, wie bei Vogelscheuchen. Schuhe oder Stiefel hatten sie keine mehr an, die machte irgendwer ihnen ausgezogen und mitgenommen haben. Füchse hatten ihnen die Füße angefressen. Jeder hatte ein Stück Papier an die Brust geheftet. Hamilton riss ein Zündholz an und da stand in der Tat, es seien verräterische Schweine gewesen. Indessen staute die Schwadron sich um den Baum und alles sah im Flackerlichtchen von Hamiltons Zündholz die Toten an. Es war indessen völlig Nacht geworden und es war von Semler völlig unverantwortlich, noch weiter zu rücken. Allein Hamilton brummte auf Englisch, den Narren könnten wir ja doch nicht aufhalten. Und wenn wir Feuer bekämen, werde er ohne dies umkehren müssen. So ging es denn unter beständigem leisen Rauschen und Klirren der Waffen und der Ausrüstung weiter. Wir wussten überhaupt nicht mehr, wo wir waren, denn die einzige Karte, die es gab, besaß Semler. Allein wir merkten, dass die Hügel zu unserer Rechten nun wieder zurücktraten. Auch war die Nacht ein wenig heller. Der Mond mochte hinter den Wolken aufgegangen sein. Am anderen Morgen sahen wir den Leutnant Grafen Korinski von den Scherfenberg-Dragonern mit einigen Reitern uns entgegenkommen. Wir sind als sogenannte weitgehende Nachrichtenpatrouille schon seit 3 Tagen unterwegs und haben zuletzt in Wetsche genächtigt. Am Abend vorher haben wir von der Brücke aus, die bei Hoa über die Ondava führt, starkes Feuer bekommen und einen Toten gehabt. Auch ein Pferd ist mir verwundet worden und liegen geblieben. Die Straße ist dort zweifellos von größeren Kräften des Gegners gesperrt. Und wenn ihr über die Ondava wollt, so müsst ihr euch einen anderen Übergang suchen. Ich nehme die Meldung zwar entgegen, wie ich jedoch über den Fluss will, geht sie gar nichts an, Korinski. versuche, ein paar auf der Brücke stehenden Posten, die ihr womöglich für ein ganzes Bataillon gehalten habt, werde ich jedenfalls nicht reißaus nehmen, sondern sie, wenn ihr es durchaus wissen wollt, niederreiten. Mit diesem Entschluss, auf dem er, wie sich zeigen sollte, auch beharrte, wandte er Korinsky den Rücken und ritt davon. Wir sahen Korinsky noch einen Moment lang an und Korinsky sah uns an. Dann zuckte er die Achseln und ritt gleichfalls davon. Viel Glück! Wir aber hatten Semler schon zu folgen, der alsbald in scharfen Trab fiel. Die Fuhrpatrouille war im Schneesturm kaum mehr zu sehen. Und als wir kurz darauf Wetsche erreicht hatten, zog Semler sie überhaupt ein. Zurück! Was wackelt ihr da im Nebel herum? Ich brauche euch nicht mehr. Wo der Feind steht, weiß ich auch ohne dies. Und damit passierten wir Wetsche. Hier rannten die Bauern auf die Gasse, schrien und boten uns Wein an. Doch ließ Semler uns keine Zeit, uns aufzuhalten. Und es ging in nordöstlicher Richtung weiter. Eine Zeit schwieg ich noch. Dann fasste ich plötzlich einen Entschluss und sprengte zu Semler nach vorn. Und gleichzeitig sah ich, dass auch Maltitz und Hamilton wie auf Verabredung sich mir angeschlossen hatten. Semler, als er merkte, dass wir auf einmal alle bei ihm waren, wandte sich im Sattel herum und blickte uns mit hochgezogenen Brauen an. Nun, darf ich erfahren, was die Herren hier suchen? Die Brücke anzugreifen können wir dich nicht hindern. Wenngleich es nicht die eigentliche Aufgabe eines Nachrichtendetachements ist, zu kämpfen, sondern vielmehr aufzuklären. Auch gestern hätten wir dich schon an das Reglement erinnern sollen, als du im Finstern immer weiter... Keine Kritik! Bitte, bitte. Da du aber von jetzt an in einer halben Stunde vermutlich auf dem Boden liegen wirst, und nicht nur du selbst, sondern wohl auch die meisten von uns und der Mannschaft, so könntest du die Güte haben, uns zu sagen, wo die genaueren Befehle, die die Schwadron bekommen hat, eigentlich sind, damit dann irgendwer den Rest weiterführen kann. Wenn nämlich von einem Weiterführen überhaupt noch und nicht bloß vom Heimreichen die Rede sein wird. Es steht nicht in meiner Macht, diejenigen Herren, die lieber nicht mitkämen, zurückzuschicken. Sonst hätte ich das. So aber bleibt mir nichts übrig, als sie mitzunehmen. Die Befehle, wenn ich bitten darf. Die Befehle sind diese. Die Schwadron ist nach Nosh Mihai zu führen, ab dort zu verbleiben, Nachrichtenpatrouillen auszusenden und erst nach eingelaufenen Meldungen weiter nach Norden in das Labausertal aufzuklären. In der rechten Pelztasche meiner Leiche werden die Herren eine Karte des Distrikts Umbar finden. Danach ist vorzugehen. Und nun auf ihre Plätze. Es blieb uns also nichts übrig, als unsere Plätze einzunehmen. Hamilton und Maltitz bei ihren Zügen und ich an der Kö der Schwadron. Natürlich musste der Befehl in Wirklichkeit gelautet haben, die Schwadron sei, wenn möglich, nach Nosh Mihai zu führen. Nicht aber, wie Semler anzunehmen schien, auf jeden Fall und um jeden Preis. Der Name des Ortes übrigens, Nosh Mihai, hatte mich dennoch so sonderbar berührt, dass mir sogleich auch alle die Dinge einfielen, die für mich damit verknüpft waren, und dass ich die Situationen, die uns der hemmungslose Mensch, der hier befehligte, zu bringen im Begriff war, für den Moment vergaß. Oder vielmehr, er berührte mich umso sonderbarer, als dieser Name eben in dieser Situation fiel. In Nosh Mihai nämlich hatte meine Mutter 2 oder 3 Jahre gelebt, zur Zeit ihrer ersten Ehe, als ihr damaliger Mann dort Befehlshaber eines Regiments gewesen. Sie erzählte oft davon, dass sie auch mit einer Familie St. Kirai befreundet gewesen sei, die da gelebt habe. Diese St. Kirais besaßen ein Gut in Nosh Mihai. Sie hatten damals eine halbwüchsige Tochter mit, von der meine Mutter in ihrer letzten Zeit oft sprach, indem sie nach Art alter Damen, die fortwährend irgendwelche Partien im Kopf haben, meinte, die könne ich einmal heiraten. Sie sei jetzt schon ein hübsches Mädchen und nicht unvermögend. Auch den Namen des Mädchens nannte meine Mutter oftmals. Allein ich hatte ihn vergessen. Dann starb meine Mutter und ich dachte nicht mehr an diese Dinge. Auch ihre Freundin Nosh Mihai hätte ich nun gerne noch einmal von ihr gegrüßt. Allein ich gestand mir, wenig oder gar keine Aussicht zu haben, dorthin zu kommen, wenn Semler so weitertat wie bisher. Er ritt jetzt einen wahren Stechtrab und die Schwadron rasselte in Reihen zu Vieren, in der besten Gangart der Dienstpferde hinter ihm drein. Was die Mannschaft dachte, ja ob sie überhaupt erfasst hatte, was ich vorbereitete, konnte ich nicht erraten. Die glatten slawischen Bauerngesichter verrieten nichts. Aber eine eigentümliche Nervosität hatte sich plötzlich der ganzen Masse von Menschen und Pferden bemächtigt. Vornübergebeugt, mit in die Pelzkragen geduckten Köpfen jagten die Reiter dahin. Alle Sicherungen waren eingezogen und nun hörten wir auch aus dem Westen auf einmal windverwehten Gefechtslärm. Wenig später tauchte eine niedrige, lange, gleichmäßige Erhebung vor uns auf. Es war der völlig verschneite Uferdamm, der über die Ebene erhöhten Ondava. Und auf einmal sahen wir auch die Brücke nah vor uns und links davon die wenigen zerstreuten Häuser des kleinen Dorfes von Hoa. In diesem Augenblick ließ Sehnler angaloppieren. Die Schwadron, plötzlich losgelassen, stürmte sofort dahin und fast gleichzeitig empfingen wir frontal einige im Schneesturm gedämpft gellende Schüsse. Ich hörte den Trompeter das Attackesignal blasen. In wenigen Augenblicken war die Aufschüttung erreicht, die zur Brücke emporführte. Ich sah drei oder vier Dragoner aus den Sätteln verschwinden, die ausgeblasen oder weggelöscht und auf einzelne Pferde sich überschlagen. Schnee, Eisbrocken und Kieselsteine, deren zwei mich trafen, wirbelten empor. Einer schlug mit klingendem Ton in der Schläfengegend an meinen Helm. Der zweite traf mich gegen die Brust, links in der Nähe der Schulter. Gut dachte ich, dass es keine Schüsse sind. Da donnerte unter uns schon die Brücke und ich sah, dass die russische Feldwache, die hier gestanden, überritten war. Vor uns auf Distanz von einigen hundert Schritten lag das Dorf Warschahe, das uns bisher durch die Uferstände verdeckt gewesen war und aus dem nun Schwärme von Russen herausrannten, die sich teils am Ortsrand selbst, teils nachdem sie noch eine Strecke gelaufen waren, auf freiem Felde niederwarfen und das Feuer auf uns eröffneten. Doch kamen sie damit bereits zu spät. Als wir die Brücke überflogen hatten, entwickelten wir uns sofort in unordentlichen Rudeln und Schwärmen zu einer Art Front, ritten die Gegner, von denen uns einige noch entgegenrannten, andere aber schon wieder aufsprangen und davonliefen zu Boden und langten, nachdem wir die Distanz bis zur Dorflisière in etwa einer halben Minute durchrast, bei den ersten Häusern an, wo wir die Russen zusammenhieben und den Rest in das Dorf jagen. Hier warfen sie die Waffen weg und ergaben sich. Das Ganze mochte nur wenig über eine Minute gewährt haben. Wir waren noch nicht recht zum Bewusstsein gekommen, dass wir überhaupt angegriffen hatten, als auf der Dorfstraße auch schon wieder zum Sammeln geblasen ward. Zudem konnte ich mich der einzelnen Phasen des Gefechts, etwa der Momente des Handgemenges, auf einmal durchaus nicht mehr erinnern. Eigentlich war mir, als sei ich hierher nicht geritten, sondern geflogen. Plötzlich hielt ich mitten im Dorfe und eine ungemeine Verwunderung, überhaupt noch am Leben zu sein, erfüllte mich. Ein Angriff zu Pferde gegen Infanterie geführt ist sonst wohl mit absoluter Sicherheit zum Scheitern verurteilt. Dieser aber war gelungen. Die Gegner mussten entweder geschlafen haben oder sonst wie vollkommen überrascht worden sein. Vielleicht auch hatte der Schneesturm ihnen jede Sicht benommen. Jedenfalls stand da auf Pferden, die sich mit fliegenden Flanken verschnauften, die Schwadron. Daneben von einem Rudel der Unsern, mit drohender Gestikulation an die Hausmauern gedrängt, der Trupp der Gefangenen. Und auch die Bauern wagten sich nun auf die Straße und umdrängten uns mit wirrem Geschrei. Unsere Verluste waren verhältnismäßig sehr geringe. Es fehlten nicht mehr als etwa 15 Reiter. Indessen hielt Semler von uns abgewendet vor der Front und wartete, bis die Schwadron sich hinter ihm gesammelt hatte. Ich konnte dem Manne, der einen anscheinend so wahnwitzigen Angriff mit so staunenswertem Erfolge geführt, meine Bewunderung nicht mehr versagen. Nun wendete er sich mit dem Pferde langsam zu uns herum. Aber schon der erste Blick in sein Gesicht erstaunte mich noch mehr. Es war ganz anders als sonst, völlig ruhig und gefasst. Und seine Züge von der Schneeluft gebräunt, nicht gerötet, eigentümlich dunkel gebeizt, als sei ein Schatten darüber gefallen, verrieten nicht die mindeste Bewegung. Weder irgendwelche Freude über das glückliche Gefecht, noch Triumph oder auch nur Genugtuung, dass er gegen die Meinung von uns anderen Recht behalten. Seine Augen waren ganz reglos, fast starr und eigentlich ohne jeden Ausdruck auf uns gerichtet. Überhaupt war ganz im Allgemeinen irgendetwas plötzlich völlig anders geworden. Auch der Sturm ward auf einmal viel schwächer. Und es herrschte trotz des Lärms, den die Bauern machten, der aber klang, als komme er von weit ab, eine merkwürdige, schneegedämpfte Stille. Und nun verstummte auch das Geschrei der Bauern. Nur mehr das Sausen einzelner Windstöße über die Dächer war zu vernehmen und hin und wieder ein mahlendes Klirren, wenn eines der Pferde auf die Kandare biss. Semler, nachdem er uns einige Sekunden lang angesehen, gab Hamilton Befehl, mit seinem Zuge den Ortsrand zu sichern. Im Ganzen blieben wir etwa eine Stunde in Warschahay. Diese Zeit verflog mir in merkwürdiger Traumhaftigkeit. Ich stand zu Pferde mitten auf der Dorfstraße und erhielt persönlich keinerlei direkte Befehle. Und ich hatte fast das Gefühl, vergessen worden zu sein. Auch folgten die Eindrücke von dem, was um mich vorging, einander nicht in ununterbrochener Kette, sondern, wie ich glaube, in ziemlichen Intervallen. Denn immer, wenn ich wieder eine Wahrnehmung machte, war alles schon um ein merkliches Stück weiter. Ich hielt aber diesen sonderbaren Zustand meiner Nerven für eine Nachwirkung der überstandenen Gefahr. Ich war überhaupt noch nicht ganz sicher, das Gefecht überlebt zu haben. Doch begann ich nun allmählich, mich an Einzelheiten zu erinnern. Ja, die Erinnerung daran wurde schließlich stärker als die Wahrnehmung der Gegenwart. Ich hörte wieder mit voller Deutlichkeit das Prasseln des gegen uns gerichteten Feuers, sah Russen vor uns zur Seite taumeln und mich selber auf die Dorfstraße jagen. Und erst von diesem Augenblick an hatte ich eigentlich wirklich das Gefühl, auf der Dorfstraße zu sein. Während dieser ganzen Zeit hatte Semler zu mir kein Wort gesprochen. Aber unmittelbar bevor wir uns in Bewegung setzten, ritt er an mich heran. Ich habe dich wegen meiner Heftigkeit von vorhin noch um Entschuldigung zu bitten. Es tut mir leid, unhöflich zu euch gewesen zu sein. Und ich wäre dir dankbar, wolltest du das auch den beiden anderen Herren sagen. Ach, ich selbst bin es doch, der sich eigentlich zu entschuldigen hätte. Und vor allem beglückwünsche ich dich zu deinem außerordentlichen Erfolge. Auch dafür habe ich dir nur zu danken. Und damit wandte er sich ab und setzte sich an die Spitze der Schwadron, die sich mit einem vielfältigen Rauschen, als schritten die Pferde statt über Schnee durch Haufen dürrer Blätter, in Bewegung setzte. Wir rückten nun wiederum stark gesichert vor. Es war die Strecke nach Nosh Mihai. Der Schneesturm hörte allmählich ganz auf. Dazu ward es kälter und die Wolkendecke hob sich um ein weniges. Doch drang die Sonne nicht durch. Ich hatte angenommen, dass nach so glücklich verlaufenem Gefecht die Stimmung der Mannschaft eine fröhliche sein werde. Allein die Leute taten nichts dergleichen. Sie verharrten in gleichmütigem Schweigen. Hamilton und Maltes richtete ich Semlers Entschuldigung aus, doch schien dies keinen sonderlichen Eindruck auf sie zu machen. Und auch als ich sie fragte, ob sie wenigstens Semlers Veränderung nicht sonderbar fänden, sagten sie, sie fänden sie durchaus nicht sonderbar, sondern selbstverständlich. Zudem hatte Maltes die Frechheit, nun auch noch eine mir ganz unverständliche Bemerkung zu machen. Er murmelte nämlich, man könne mir doch nicht alles sagen. Was denn das heißen solle, rief ich. Allein er gab keine Antwort. So übel gelaunte Sieger hatte ich, wie ich mir gestand, noch nicht gesehen. Und insbesondere Maltes plötzliche Altklugheit und dass er Hamilton alles nachplapperte, verdroß mich. Ich komme nun aber zu einer der merkwürdigsten Stellen meiner Geschichte überhaupt. Am frühen Nachmittag nämlich näherten wir uns Nosh Mihai. Die Schwadron zog weithin sichtbar auf der Straße vorwärts und wäre Feind in diesem ganzen Raum irgendwo gewesen, so wären wir bestimmt bemerkt und beschossen worden. Doch geschah nichts dergleichen. Bloß aus dem Orte selbst kamen Leute uns entgegengelaufen, freilich recht viele. Nosh Mihai ist eine kleine Stadt, halb noch in der Ebene, halb im Eingang des Tals der Labausa gelegen, um das die Berge sich hier zu schließen beginnen. Mitten aus der Talsohle aber ragt wiederum einer jener erloschenen Vulkane, die es da überall gibt, und trägt oben auf eine kleine Kirche oder Kapelle. Am Fuß des Berges sammelten sich die Leute, die uns entgegengelaufen waren, und blickten uns an. Auch einen offenen Wagen, einen Jagdwagen vermutlich, sahen wir da halten. Indem wir uns der Gruppe von Menschen näherten, winkten uns einige von ihnen mit Taschentüchern. Und als wir sie erreicht hatten, hielten wir an und fragten, ob Feind im Orte sei. Nein, sagten sie, Feind sei nirgends. Unterdessen kam auch von dem Wagen, neben dem sie gestanden, ein Mädchen oder eine junge Dame, die einen Landpelz trug, näher, trat an mein Pferd heran. Baron Bagge. Ich hatte aber keine Zeit mehr, sie genauer anzusehen, denn als ich mich höflich bejahend zu ihr hinabbeugte, war ihr Gesicht plötzlich ganz nah an meinem. Ich sah einen Moment lang in wundervolle Augen. Dann waren ihre Arme schon um meinen Hals und ein Kuss verschloss mir den Mund. Mehr als verblüfft richtete ich mich wieder auf und auch sie trat einen Schritt zurück. Ich sah jetzt, dass sie hochgewachsen war, ungewöhnlich schlank und dass sie mit unwahrscheinlicher Anmut sozusagen schwebend dastand. Ihre Augen waren von strahlendem, fantastischem Blau, als spiegelten ganze Himmelsräume sich in ihnen und immer auf mich gerichtet, ohne dass die Wimpern geschlagen hätten. Etwa wie Augen von Göttinnen, von denen man sagt, dass ihre Wimpern nicht schlugen. Wer sind Sie? Ich bin Charlotte. Charlotte St. Kirei. Wussten Sie denn nichts von mir? Von Ihnen hat man mir oft erzählt. Auch Bilder habe ich von Ihnen gesehen. Danach habe ich Sie gleich erkannt. Oh, ich kenne Sie gut. So dachte ich. Dies also war die Tochter der Leute, von denen, und meine Mutter hatte sogar schon Bilder von mir aus der Hand gegeben. Aber wieso sind Sie denn hier? Ich meine, hier vor der Stadt. Wussten Sie denn, dass ich kommen werde? Ja. Vielleicht. Vielleicht wusste ich es wirklich. Nicht, dass es jetzt sein werde, nicht unbedingt heute. Aber ich wusste, dass Sie schließlich kommen würden, Baron Bagge. Ich warf einen raschen Blick auf Semler, Hamilton und Maltitz. Allein Semler sprach mit einigen Leuten aus der Stadt. Und Maltitz und Hamilton schienen über den Empfang, der mir bereitet worden war, keinesfalls verwundert. Verzeihen Sie, dass Sie mich so überrascht sehen. Aber wenngleich ich, als ich hörte, wir kämen durch Noschmihai, den bestimmten Entschluss gefasst hatte, ihre Familie aufzusuchen, so konnte ich doch nicht ahnen, dass sie mir sogar entgegenkommen würden. Ach, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich fahre oft hier heraus, stehe neben dem Wagen und sehe die Straße entlang, ob jemand kommt. Vielleicht waren wirklich Sie es, nachdem ich Ausschau gehalten. Werden Sie nun im Orte bleiben? Vermutlich. Auf eine Zeit zumindest. Bei mir zu Hause würde man sich bestimmt sehr freuen, Sie zu sehen. Suchen Sie uns doch auf. Wollen Sie am besten gleich zum Tee zu uns kommen? Heute? Ja. Wenn mein Dienst es gestattet. Ich weiß aber wirklich nicht, ob es mir möglich sein wird. Wir sind hier doch vollkommen exponiert und es kann sein, dass wir in jedem Augenblick wieder Fühlung mit dem Feind bekommen. Ach, Feind gibt es hier nirgends. Ja, es heißt so. Aber es sind doch erst wenige Stunden her, dass wir ein Gefecht hatten. Und wieso sind eigentlich Sie überhaupt hier? Hat man Sie denn, als die Russen näher kamen, nicht veranlasst, abzureisen? Nach Pest oder nach Wien? Ich verstehe das nicht. Kommen Sie doch nicht immerzu auf den Feind zurück. Ich sagte Ihnen ja, es gäbe hier keinen. Und auch Sie werden bestimmt keinen sehen. Das ist es ja, was mich so sehr wundert. Eigentlich müssten wir aller Wahrscheinlichkeit zufolge schon längst auf weitere seiner Kräfte gestoßen. Lassen Sie das doch. Haben Sie mir denn nichts anderes zu sagen? Nun, Sie werden es nachholen. Um 5 oder 5:30 bei uns, nicht wahr? Bis dahin also. Und damit winkte sie mir zu. Dann wandte sie sich um, kehrte zu ihrem Wagen zurück und stieg neben den Kutscher auf den Bock. Gleich darauf rollte der Wagen davon. Nun erwartete ich, Maltitz oder Hamilton würden etwas sagen, etwa mich fragen, wer Charlotte eigentlich sei oder so. Aber sie sagten nichts. Sie blickten schon ganz woanders hin, offenbar hatten sie gar nicht mehr auf uns Acht gegeben. Doch hatte ich selber die Vorstellung, das Mädchen wenigstens vor den Leutnants irgendwie entschuldigen zu müssen, Er konnte wissen, was sie in Wirklichkeit dachten. Wie findet ihr das? Was? Diesen Empfang. Nun, wie sollen wir ihn finden? Es ist eine ungarische Sitte, sich bei gewissen offiziellen Gelegenheiten zu küssen. Man küsst einander vor allem, wenn man sich begrüßt. Eine hübsche Sitte. Ja, die Männer küssen einander. Und die Frauen auch. Aber die Frauen küssen doch nicht die Männer. Zumindest dann nicht, wenn sie nichts für sie übrig haben. Was heißt das? Die Eltern dieser jungen Dame sind Freunde meiner Mutter gewesen. So? Umso besser. Was ist umso besser? Was willst du damit sagen? Ich? Nichts. Nun, also! Was willst du eigentlich von uns? Wir haben ja ohne dies nichts gesagt. Nein, aber ich möchte nicht, dass ihr das alles falsch auffasst. Auch ich hätte mir nichts dabei gedacht, wenn einer von euch so begrüßt worden wäre. Bei uns begrüßt man ja nicht so. Aber bei dir ist es noch etwas anderes. Was meinst du damit? Warum ist es bei mir noch etwas anderes? Ihr seid überhaupt beide sehr sonderbar. Ihr führt auch plötzlich so merkwürdige Reden. Was habt ihr eigentlich? Nichts. Nichts haben wir. Wieso glaubst du, dass wir etwas hätten? Gegen dich etwa? Nicht, dass ich wüsste. Doch. Ihr antwortet auch immer so komisch. Besonders du bist in letzter Zeit sehr naseweiß geworden. Ich verbitte mir das. Ich bin wesentlich älter als du. Und du hast dich gegen mich anständig zu benehmen. Verstehst du? Damit nahm ich die Zügel wieder auf und sah aufrichtig verärgert über die fortwährenden zweideutigen Äußerungen der beiden und darüber, dass sie etwas vor mir zu verbergen schienen, woanders hin. Ich hörte zwar Maltitz noch etwas murmeln, wandte mich aber nicht mehr zu ihm um. Nosh Mihai schien an einer wahren Überfülle von Beamten und deren Familien, pensionierten Offizieren, Bezirkshauptleuten, sogenannten Gespanen, wie man auf Ungarisch sagt, Obergespanen, adligen Stiftsdamen, Ordensleuten, Geistlichen, Pfarrern und dergleichen zu leiden. Dazu kam die Dienerschaft aller dieser Menschen. Ich konnte schließlich nicht anders als annehmen, sie hätten sich alle in der Stadt zusammengedrängt, weil sie es hier der Nähe der Russen wegen für sicherer hielten als auf dem Lande und geben all ihr Geld aus, statt es Plünderern oder sonst welchen Leuten, die es ihnen wegnehmen konnten, zu überlassen. Indem wir auf den Marktplatz rückten, umdrängte uns die Menge mit Zurufen und Tücherschwenken. Es ward Befehl zum Absitzen gegeben und im nächsten Augenblick waren die Offiziere von Scharen von Leuten ungefähr unserer Gesellschaftsklasse umgeben, die uns auf das Liebenswürdigste ansprachen, sich uns vorstellten und sagten, es werde ihnen eine Ehre sein, wollten wir bei ihnen wohnen. Kein Mensch schien daran zu denken, dass die Russen anrücken könnten. Stattdessen hatte man augenscheinlich keine andere Sorge, als uns zu bewillkommnen, einzuladen und auf unsere Zerstreuung bedacht zu sein. Mit dem Quartier allerdings hatte es seine Wege. So zuvorkommend es uns angeboten worden, so schwer ließ es sich in Wirklichkeit schaffen. Insbesondere was die Unterkünfte für die Mannschaften und die Pferde anlangte. Wir Offiziere quartierten uns schließlich alle im Kloster ein. Wir hielten dies für den besten Ausweg, niemanden von allen denen, die uns Gastfreundschaft angeboten, zu beleidigen, indem wir etwa die Einladung des einen angenommen hätten, die des anderen aber nicht. Das Kloster war ein sozusagen neutraler Ort. Auch gab es da verhältnismäßig den meisten Platz. Wir konnten gemeinsam wohnen und hatten die Schwadron in der Nähe, die in den Wirtschaftsgebäuden untergebracht wurden, nach einiger Mühe zwar, aber doch zur Zufriedenheit. Indessen begann es zu dämmern und Semler und ich ritten zum Chadek, wo wir die Unterbringung der Pferde der Abteilung, die ihn besetzt hielt, besichtigten und stiegen schließlich zur Kapelle hinauf. Der Rundblick von hier aus war trotz der sinkenden Dämmerung noch immer ein weiter, der enorme. So überfüllt übrigens die Stadt auch war, so völlig leer und leblos lag die verschneite Gegend. Wir sahen nicht die Spur von Menschen, weder Bauern noch Fuhrwerke oder Truppen, nicht einmal Rauch über den Dächern der Dörfer. Das Land lag reglos, wie aus Eisen. Auch war alles totenstill. Kein Hund bellte, keine Wagen hörte man rattern. Nur aus Nosh Mihai selbst, das sich in einen rosigen Lichternebel zu hüllen begann, stieg ein leises Brausen, wahrscheinlich vom Lärm der vielen Menschen, bis zu uns herauf. Der Anblick dieser Landschaft erfüllte mich mit einer ungeheuren Traurigkeit. Und dieses Gefühl war so stark, wie es eigentlich alle Gefühle dieses Tages gewesen waren. War es aus der Anspannung der Nerven? Plötzlicher Schwindel, die Vorstellung zu träumen, Erbitterung bei Widersprüchen, Erstaunen, ja, Verblüfftheit. Nichts fehlte als das Gefühl der Gleichgültigkeit. Wie es denn auch in wirklichen Träumen keine Gleichgültigkeit gibt, sondern bloß starke und überstarke Regungen. Auch Semler starrte schweigend hinab, und zwar so lange Zeit in völliger Regungslosigkeit und mit, wie mir schien, so hasserfülltem Blick, dass es mir plötzlich peinlich wurde und ich ihn fragen wollte, was ihm denn sei, als er sich mit einem leisen Stöhnen, etwa als wälze er sich mit schmerzendem Körper an der Erde, endlich wieder bewegte. Was hast du? Nichts. Fehlt dir etwas? Nein. Gehen wir. Um 6 waren wir zurück in der Stadt und Semler beurlaubte mich, um bei den St. Kirais Besuch zu machen. Charlotte empfing mich an der Tür. Sie trug ein Nachmittagskleid. Und ich sah jetzt eigentlich erst, wie unglaublich schlank und schmal sie vor allem in den Hüften war. Im Gesicht war sie ein wenig bleich. Doch hatte sie scharlachfarbene, wenngleich nicht gefärbte Lippen. Denn den Mund zu schminken war damals noch nicht üblich. Sie war von seidigem Dunkelblond, das heller wirkte, als es in Wirklichkeit war, und hatte brünette, fast bläuliche Brauen. Auffällig war die Länge ihres Hinterkopfes. Er sah fast aus wie die durch ihre doppelten Diademe noch verlängerten Häupter ägyptischer Herrscher, doch konnte das auch bloß an Charlottes Frisur liegen. Jedenfalls verlieh es ihr Hoheit, zugleich aber auch einen Zug von ein wenig kindlicher Eigensinnigkeit. Als sie lächelte, sah ich den Blitz ihrer Zähne, die vielleicht um eine Spur zu deutlich von schneeigem Mai waren, wie bei ganz jungen Tieren und von einer Fehlerlosigkeit wie die Zähne griechischer Hetären in aufgedeckten Gräbern. Überhaupt erinnerte der Anblick dieser an sich wohl schon ungewöhnlichen Person auch sogleich an eine Menge von zunächst allem Anschein nach ganz Fernliegendem, von dem man aber alsbald meinte, dass es sich doch wesentlich auf sie beziehe. Wie denn alles Ungewöhnliche überhaupt voll Bezug ist. Der fabelhafte Azur ihrer Augen vor allem schien Entfernungen zu spiegeln, in denen es Himmel und Meere gab, ungeheure Schicksale, Prunk und großartige und seltene Dinge. Im Ganzen war der Eindruck, den ich empfing und für den auch schon die Art gesprochen hatte, auf die sie mich vor der Stadt empfangen, der von einer unserer Zeit mit ihren unglaublich trivialen Frauen trotz ihrer Jugend enorm überlegenen Frau, etwa einer wiedergeborenen Aristokratin aus der Antike, aus Syrakuse, Kyrene oder Korinth, hätte das fast allzu Schwebende dieser Gestalt nicht in Widerspruch gestanden zum strahlenden Prangen und zur Pracht der Geschöpfe von damals. Was dort aber ein körperliches Glänzen war, hier ein Glanz von innen, wie durch Schleier des Staubes, in den jene Welt gesunken, und wie durch wehende Asche aus umgestürzten Urnen schimmerte dies Haupt mit seinem gleichsam von Goldschmieden einst gearbeiteten, in langen Zeitspannen nachgedunkelten Haar. Es schien, dass ich sie ungewöhnlich lange, vielleicht allzu lange angesehen oder vielmehr angestarrt. Auch mochte sie schon längst etwas gesagt haben, das ich entweder überhört oder unbeantwortet gelassen hatte. Jedenfalls merkte ich plötzlich, dass sie lächelnd eine Frage wiederholte, etwa des Inhalts, ob ich denn niemand anders hier wolle kennenlernen. Ich folgte ihr also gleichfalls, aber wohl ein wenig verwirrt lächelnd, und wir hatten uns durch die vielen Anwesenden förmlich zu drängen. Vater, darf ich dir Baron Bagge vorstellen? Oh, ich bin mehr als glücklich, Sie zu sehen. Ihre arme Mutter. Sie war so mit meiner Frau befreundet gewesen. Auch meine Frau ist leider nicht mehr da. Wo denn? In Pest vielleicht? Nein. Sie ist gestorben. Das tut mir sehr leid. Ach, sie war eine der besten Frauen, die es gegeben hat. Es ist lange her, aber es scheint mir, es sei erst gestern gewesen, dass die beiden, damals natürlich noch sehr jungen Damen, hier in unserem Garten saßen, auf Französisch miteinander plauderten und Petit Pons stickten oder etwas dergleichen. Deine Mutter erwartete damals ihr erstes Kind. Ich sehe sie noch vor mir, beide. Sie hatten so große Florentiner Hüte auf, die ihre Gesichter beschatteten. Alle zwei hatten sie entzückende Gesichter, besonders deine Mutter. Ich war sogar ein wenig verliebt in sie. Nein, es kann doch nicht sein, als ob es erst gestern gewesen wäre, denn gestern war ja Winter, aber es war Sommer, als die beiden im Garten saßen. Und es war auch gar nicht deine Mutter, sondern meine eigene Frau, die damals ein Kind erwartete. Verzeih, aber ich werde vergesslich. Man wird so vergesslich, wenn man alt wird und verwechselt alles immer zu, die Zeiten und die Frauen. Zum Glück wenigstens hat man dann keine Frauen mehr, sonst würden sie fortwährend ja aufeinander böse. Denn in Wahrheit, man weiß nicht einmal mehr so richtig, wer noch lebt und wer schon tot ist. Man weiß es sogar von sich selber nicht mehr ganz genau. Die Leute natürlich sagen es mir auch so ungern. Doch lassen wir das. Freuen wir uns lieber, dass du da bist. Wenn auch erst der Krieg kommen musste, bis du dich entschlossen hast, uns zu besuchen. Bist du erst mit einer Schwadron da? Was ist das übrigens für eine Uniform, die du da trägst? Von Gondola Dragonern? Komischer Name. Pardon. Wie viele Offiziere seid ihr? Vier? Ihr werdet natürlich bei uns wohnen. Ich verstehe gar nicht, dass sie schon Charlotte euch sofort eingeladen hat. Aber sie ist auch immer so schüchtern. Nochmals, jedenfalls von ganzem Herzen willkommen. Du bist sehr gütig, aber ich glaube doch nicht, dass wir herziehen können. Wir wohnen nämlich alle schon im Kloster. Lächerlich! Junge Leute und neben dem Kloster Quartier. Womöglich doch in der Klausur, selbst nicht. Nein, nein, ihr zieht zu uns, und zwar sofort. Das wird aber wirklich nicht gehen. Die Mannschaft... Und wir können doch feindlicher Nähe wegen... Ach, feindliche Nähe. Ich weiß gar nicht, was ihr immer mit eurer feindlichen Nähe habt. Es gibt gar keinen Feind, weit und breit nicht. Die ganze Stadt wacht schon darüber, dass ihr überall Feldwachen aufgestellt habt. Verzeih, aber sollte der berühmte ungarische Optimismus dich nicht dazu verleiten, die Situation... Es ist ganz ausgeschlossen, dass wir... Nichts da ausreden, alles ausreden. Aber ich lasse sie nicht gelten. Und du wirst bei uns wohnen. Deine Kameraden, wenn sie schon nicht zu uns übersiedeln wollen, werden zumindest bei uns zu Tische sein. Nikolaus, du gehst sofort zu den Herren und bittest sie hierher. Und Backes Sachen lässt du gleich was hier schaffen. Dabei blieb es denn auch. Bis Semler und die beiden Leutnants kamen, ward ich einer Unzahl von Gästen vorgestellt. Srinjis, Maschalowskis, Rakotzis, Türheims, Langenmantels, Hallewels und vielen anderen. Ich plauderte mit ihnen, dann ging ich mit Charlotte ins Nebenzimmer und tanzte mit ihr. Wie, dachte ich während des Tanzes, ist das eigentlich alles möglich? Gestern abends passierten wir unsere Linien und wir dachten, wir würden nun tagelang nur Schnee und muffige Bauernstuben zu erwarten haben. Dann sahen wir stundenlang überhaupt niemanden als drei Gehängte. Dann nächtigten wir in einem Dorf, in welchem ich fortwährend das Gefühl hatte, der Tod steht vor dem Haus. Dann hatten wir ein schweres Gefecht, von dem ich nicht geglaubt, dass es mehr als einer von fünfen überleben werde. Dann sahen wir wiederum niemanden. Dann kamen wir in eine Stadt, die von Leuten, die offenbar nichts als Amüsements im Kopf hatten, förmlich barst. Von den Russen ist auf einmal nicht mehr die Rede. Jeder lacht nur, wenn man von ihnen spricht. Die Zimmer sind voll von Leuten, die sich unterhalten. Und ich tanze mit einer Person, die wohl das Schönste, zumindest aber anziehendste ist, das ich je gesehen. Sie hat mich auch schon geküsst, sogar in allem Anfang. Wie ist das alles bloß denkbar? Ich musste mir eingestehen, von der Situation einfach überrumpelt zu sein. Ich begriff sie nicht und fühlte mich verwirrt. Vor allem wohl auch Charlottes Nähe wegen. Sie tanzte ungewöhnlich gut. Ihr linker Arm umspannte mich mit leichter, unglaublich schmiegsamer, gewissermaßen zehrender Kraft, und ihre Augen, mehr blau glitzernd, und vor allem ihr Mund, waren so nah vor mir, dass ich Mühe hatte, eine unverfängliche Haltung zu wahren. Es war ein Walzer, den wir tanzten, der offenbar sehr lange gedauert hat. Denn als er zu Ende war, sahen wir uns als das einzige Paar inmitten des Zimmers. Woran dachten Sie eigentlich, als wir tanzten? Ich habe in Ihre Augen gesehen. Sie schienen mir wie Meere, Ihre Augen. Und es schwammen darauf goldene Galeeren. Kurz darauf gingen wir zu Tisch. Die Mahlzeit war eine opulente und sehr fröhliche. Sie dauerte auch reichlich lange und ich fragte mich, ob das hier immer so zugehe. Wenn ja, so mussten die St. Kiras schon ganze Vermögen verbankettiert haben. Nach Tisch ward wieder teils gespielt, teils getanzt. Dann saßen wir, Charlotte und ich, nebeneinander auf einem Divan und sahen den Tanzenden zu. Erklären Sie mir, wie es wirklich kam, dass Sie vor der Stadt waren und mich erkannten. Das kam so, weil ich Sie liebe. Pardon? Tun Sie doch nicht so, als ob Sie es nicht wüssten. Gnädiges Fräulein, Sie zeichneten mich aus, gewiss. Aber wie hätte ich dieses Geständnis ahnen sollen? Überdies ist es keine Erklärung. Wir kennen uns nun im Ganzen seit 6 oder 8 Stunden. Und als Sie vor der Stadt auf mich zukamen, kannten wir uns überhaupt nicht. Doch. Ich sagte Ihnen ja dort schon. Ich kennte Sie seit langem. Aber wieso? Sie sagten, man habe Ihnen von mir erzählt. Nun, man hat es zu mir auch von Ihnen getan. Aber ich muss gestehen, ich hatte daraufhin noch keinesfalls ein wirkliches Interesse für Sie gefasst. Zwar sprachen Sie auch von Bildern. Sie sind sonderbar. Sie suchen nach Erklärungen für ein Gefühl. Als lasse es sich begründen wie irgendein Entschluss. Aber Gefühle sind keine Entschlüsse. Sie kommen von selbst. Ich sagte Ihnen, ich kenne Sie gut. Meine Eltern erzählten mir vieles, das sie von ihrer Mutter über sie wussten. Und ihre Mutter, sagten sie, hat ihnen auch von mir erzählt. Ich glaube, man dachte sogar an eine Heirat zwischen uns beiden. Man hat also wohl nicht damit gespart, uns einander in möglichst vorteilhaftes Licht zu rücken. Allein das alles ist es nicht. Es war wohl nur dazu gut, mir ein paar Fotografien in die Hände zu spielen, nach denen ich sie erkannt habe. Aber ich hätte mich mit ihnen in Gedanken auch befasst, wenn ich von ihnen nichts gewusst hätte. Nichts, als dass sie existieren. Vielleicht hätte ich sie mir sogar erträumt, wenn es sie überhaupt nicht gegeben hätte. Sie wurden für mich einfach der Mensch, von dem ich träumte. Durch Zufall, wofern es solchen gibt, wurden sie dazu zweifellos und bloß, weil man ihren Namen nannte. Man hätte aber ebenso gut auch von jemand anders reden und gewünscht haben können, dass ich ihn heirate. Man ist einander immer nur ein Anlass. Sonst nichts. Alles, was man einander sein kann, ist nur ein schönerer oder hässlicherer Vorwand für das eigene Gefühl. So war ich glücklich, als ich sie sah und sie mir gefielen, denn ich hatte mich nach ihnen gesehnt und alles, was ich hoffen kann, ist, dass ich ihnen nicht missfalle. Ich hatte der Rede dieser ungewöhnlichen Frau sehr erstaunt, ohne zu antworten, sie an einer Art wachsender Verwirrtheit zugehört. War es denn möglich, dass sie wirklich so sprach? Waren dies die Worte eines Mädchens von so jungen Jahren? Woher wusste sie all diese Dinge, die ich selbst manchmal nur zutiefst geahnt, ohne sie im Geringsten wirklich fassen oder ausdrücken zu können? Nun war die Wirkung, die sie damit auf mich machte, eine unglaubliche. Charlotte, ich. Sprechen Sie jetzt nicht. Sie sind gar nicht verpflichtet, etwas zu sagen. Sprechen Sie mit den jungen Damen, den langen Mantels, den Srinis, den Rakotsis und unterhalten Sie sich mit ihnen, damit sie vielleicht einsehen, was Charlotte ihnen ist. Die Gesellschaft dauerte bis gegen morgens 2 Uhr. Schließlich empfahlen sich die Gäste aber größtenteils wohl nicht, um sich schlafen zu legen, sondern um woanders hinzugehen, wo die Unterhaltung ihren Fortgang nehmen sollte. Als man Abschied nahm, waren wir alle schon ein wenig betrunken. Ich ging auf mein Zimmer und ließ mich auf das Bett fallen und mein Diener kleidete mich aus. Dann ging er. Ich konnte aber nicht länger als ein paar Minuten gelegen haben, als ich merkte, dass sich jemand neben mich schmiegte. Es war Charlotte. Es war mir unbegreiflich, wie sie durch die versperrte Tür, in der überdies von innen der Schlüssel stark hatte, hereinkommen können. Ich war schon im Begriff, sie zu fragen, ob sie das stets so tue, wenn Gäste da seien, hatte aber plötzlich nicht mehr die Kraft dazu. Sie fühlte sich an wie Seide. Hätte ich sie wieder fortgeschickt, so hätte ich sie wohl auch immer ganz falsch beurteilt. So aber merkte ich alsbald, wie sehr sie mich wirklich liebte. Denn sie war noch unberührt. Andern Tags früh am Morgen fertigte Semler 3 Patrouillen ab. Die erste sollte in das Laborsatal, die andere gegen Fekeshasa und die dritte gegen einen Kiowisko genannten Berg im Nordnordosten aufklären. Diesen ganzen Tag verbrachte ich in einem traumartigen Gefühl unbeschreiblicher Verliebtheit, ja Hingerissenheit zu Charlotte. Wir gaben uns auch mehrmals weitere Beweise unserer Liebe, etwa indem wir uns von den Türheims, zu denen wir zum Mittag gebeten waren, und den Srinis, wo wir Tee tranken, nach einiger Zeit heimlich entfernten, um mit uns allein zu sein. Charlotte war eine unerhört betörende und verwirrende Geliebte. Wir sprachen auch die ganze Zeit fast nichts miteinander, sondern verständigten uns bloß durch Blicke. Wir waren zu zweit inmitten lächerlich vieler Menschen, aber wir sahen eigentlich niemanden als uns selbst. Gegen Abend meldete der Beobachtungsposten auf den Hradek, sie seien nirgends auf Feind oder auch nur auf die Spur eines Feindes gestoßen. Wir saßen eben beim Tee, als Hamilton und Maltitz eintraten und diese Meldung erstatteten. Semler aber bekam darüber einen wahren Wutanfall. Du reitest morgen mit dem Frühesten mit deinem halben Zuge ab und klärst in das Laborsatal einfach so lange auf, bis du auf Feind stößt. Du musst ihn finden. Übermorgen Abend hast du zwar auf jeden Fall wieder zurück zu sein, aber ich würde dir nicht raten, dass dann etwa auch du mir erzählst, du hättest nichts gefunden. Dieser Befehl machte mir den peinlichsten Strich durch die Rechnung. Aber es blieb mir trotzdem nichts übrig, als andern Tags zu reiten. Am Abend waren wir bei den St. Kilais und ich erzählte Charlotte, dass ich morgen fort müsse. Sie schwieg einen Augenblick und zog, wie im Schmerz, die Brauen zusammen. Dann aber sagte sie, du kommst ja zurück. Aber es ist schade um den Tag und um die Nacht und um den Tag. Denn ich fürchte, wir haben nicht mehr viele Nächte und Tage. Aber Charlotte, wohin und wann immer ich fortziehe, ich komme doch wieder. Allein, mir schien, als ahne sie es anders. Die Unterhaltung dauerte auch diesmal bis spät in die Nacht. Danach kam Charlotte wieder zu mir. Andern Tags um 7 Uhr früh verließ ich die Stadt mit meinem halben Zug. Das flache Land lag völlig ausgestorben und die Wolkendecke, die den Himmel verhüllte, war besonders niedrig, düster und drückend. Zudem taute es ein wenig. Um es kurz zu sagen, ich ritt an diesem und am darauffolgenden Tage immer den Fluss und die verödete Bahnstrecke entlang, über Homona bis zum Zusammenfluss der Laborsa und Virava. Gesehen allerdings hatten wir vor allem im Nebel alle beiden Tage nichts. Nichts. Jetzt war es 11 Uhr mittags und musste eine Art Gewaltmarsch erfordern, wollten wir abends wieder in Nosh Mihai sein. Doch ging der Rückmarsch vor allem, weil wir uns da weniger sichern mussten als beim Herreiten, schneller vor sich, als ich gedacht. Immerhin, es ward 11:30 Uhr nachts, ehe wir wieder in die Stadt einrückten. Jetzt erst kommst du! Es tut mir leid, aber ich muss dich enttäuschen. Kein Feind, nirgends. Du willst mir erzählen, dass nirgends Feind zu finden ist? Unfähig bist du! Absolut unfähig! Möchtest du dich beherrschen? Ich bin gestern und heute fast 200 Kilometer geritten und todmüde. Gegner war einfach keiner da. Ich konnte ihn auch nicht herhexen. Es gibt eben keine Russen von hier bis mindestens zum Karpatenkamm. Morgen früh. Morgen früh rücken wir ab. Ich werde mich selbst überzeugen. Das heißt, wir reiten noch um 3 Uhr, denn vorrücken können wir zunächst auch bei Nacht. Weil es in der Nähe ja doch keinen Feind gibt, eurer Meldung zufolge. Aber wenn es dann Tag wird, werde ich ihn finden. Hoffentlich setzt du dann in die Richtigkeit meiner Meldung keinen Zweifel mehr. Es ist meine Sache, was ich darüber denke. Gehst du etwa noch hinein? Natürlich! Trotz deiner Müdigkeit! Jawohl! Wenn du Hamilton und Malte siehst, kannst du ihm gleich sagen, dass die Schwadron um 3 Uhr gestellt zu sein hat. Und damit entriss er mir die Karte, griff nach seinem Pelz und verließ sofort das Haus, offenbar um weitere Dispositionen zu treffen. Ich sah ihm einen Moment lang nach, dann wendete ich mich mit einem Fluch um und trat nebenan ein. Mehrere ineinander gehende Zimmer und Säle waren von Maskierten vollkommen erfüllt. Ich dachte, ich würde Mühe haben, Charlotte zu finden. Aber sie kam wohl, weil sie meine Uniform gleich bemerkte, schon auf mich zu. Sie trug ein weißes Empire-Kleid von staunenerregender Freiheit. Sie war bleicher als sonst, von einer verwirrenden und betörenden Blässe sozusagen. Und die Farbe ihres Gesichtes verbleichte noch mehr, als sie mich ansah. Was gibt es? Charlotte. Nun? So sprich doch. Wir reiten noch diese Nacht. Um 3. Feind habe ich natürlich keinen gesehen. Nun will Semler selber ihn suchen gehen. Mit der ganzen Schwadron. Er ist ein Narr. Aber er rückt ab. Komm. Hier kann man ja nicht einmal reden. Man versteht sein eigenes Wort nicht. Und sie zog mich durch das Gedränge der Masken mit sich fort. Dabei war sie womöglich noch blässer geworden. Und ich sah, dass ihre Lippen zitterten. Sie schien noch etwas sagen zu wollen, aber ich konnte es nicht verstehen. Wir mussten uns durch mehrere Säle drängen, bis wir in einen Raum kamen, in welchem es verhältnismäßig weniger Leute gab. Nun? Was soll das also alles bedeuten? Du bist doch kaum erst zurück. Wieso rückt ihr nun so plötzlich ab, mitten in der Nacht? Hätte denn das nicht Zeit? Natürlich, noch tagelang, der ganzen Situation zufolge. Aber Semler glaubt doch, er könne nicht leben ohne diesen verdammten Feind. Statt dass er sich nun darüber freute. Semler? Ja. Statt sich darüber zu freuen, bildet er sich ein, er müsse da sein und sich finden lassen. Der Narr. Es scheint, er legt es darauf an, den Theresienorden zu bekommen oder sonst eine Auszeichnung. Oder er will Stabsoffizier werden, was weiß ich. Wenn du gehst, kommst du nicht wieder. Was willst du damit sagen? Du weißt doch, ich käme selbst vom Ende der Welt wieder zu dir zurück. Wie kannst du daran zweifeln? Vom Ende der Welt? Nein. Du wirst nicht wiederkommen. Nun sei doch nicht so. Warum glaubst du, ich käme nicht zurück? Hast du ein schlechtes Vorgefühl? Charlotte, nimm dich doch zusammen. Die Leute sehen ja schon her. Es ist nichts. Es ist eine Einbildung von dir. Wie sollte mir etwas geschehen, da wir doch auf Gegner gar nicht stoßen können? Aber ich möchte, dass du in keinem Falle an mir zweifelst. Hast du denn gemeint, ich könne dich verlassen, ohne... ohne dass du meine Frau geworden wärst? Ja, ich wollte es dir längst schon sagen. Ich kann nicht mehr anders als glauben, dass wir füreinander bestimmt sind. Auch unsere Eltern hätten es ja gerne gesehen. Zumindest war es ein ausdrücklicher Wunsch meiner Mutter. Ich will auch gleich mit deinem Vater sprechen. Wo ist er? Ist er hier? Wir gehen sofort zu ihm. Ach, das ist nicht das. Aber es ist alles, was ich tun kann, um dir zu beweisen, was du mir bist. Ich liebe dich doch, Charlotte. Ich liebe dich mehr als mein Leben. Besser der Tod mit dir, als ohne dich leben zu müssen. Wie wird der Tod sein ohne dich? Charlotte, was sprichst du da? Hast du denn wirklich Angst um mich? Ich sagte dir doch, es sei nichts. Denn was ist es denn schließlich, das Ganze? Ein kurzes Abschied nehmen auf Tage, auf Monate höchstens. Es sind doch schon so viele fortgezogen und wiedergekommen. Aber du kommst nicht mehr zurück. Ach, mach dich doch nicht selber verrückt. Komm, wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Wir wollen sofort zu deinem Vater. Sven Kiras geräuschvolle Rührung, als er die Neuigkeit erfuhr, übergehe ich. Er benutzte den Anlass, mich sofort mit windmühlflügelartigen Bewegungen seiner violetten Frackarme ans Herz zu ziehen und mir seinen tränenfeuchten Kavaliersschnurrbart ins Gesicht zu drücken. Ach, wenn das die Dame doch noch erlebt hätten. Er meinte damit seine Frau und meine Mutter. Ich machte mich nun auf die Suche nach den beiden Leutnants und fand sie denn auch alsbald in Gesellschaft mehrerer junger Damen, mit denen sie sich unterhielten. Nun, Bagge, hast du nun also die ganze russische Armee gefunden? Lass diese Späße. Natürlich habe ich nichts gefunden. Dafür aber reiten wir auch schon diese Nacht. Um 3. Das ist nicht dein Ernst, Bagge. Doch. Vorher aber heirate ich. Ich heirate das Fräulein von St. Kirai. Ihr habt euch in letzter Zeit zwar sehr sonderbar gegen mich benommen, trotzdem bitte ich euch, meine Trauzeugen zu sein. Statt zu antworten, warfen sie einander bloß wiederum merkwürdige Blicke zu. Lasst diese Dummheiten. Wollt ihr also meine Zeugen sein oder nicht? Natürlich. Und wir gratulieren dir auch recht sehr. Die nächste Stunde verging damit, dass die ganze Schar von Menschen, die auf diesem Ball waren, sich um Charlotte, St. Kirai und mich drängte und uns beglückwünschte. Um 2 endlich gingen wir hinüber zur Kirche. Und diese Trauung war zu einer der merkwürdigsten Szenen. In dem großen, nur von einigen Kerzen erhellten Raum drängten sich, flüsternd und von Schmuck, Gold- und Silberstickereien funkelnd, in flüchtig übergeworfenen Pelzen die Masken, während der Geistliche die Traurede hielt. Und so seltsam und geisterhaft war der Anblick, dass man in der Tat schwer zu glauben vermochte, in diesen Kostümen atmeten lebende Menschen. Schließlich vereinte der Geistliche Charlotte und meine Hände. Diese Berührung war unsere ganze Brautnacht. Aber nie noch, glaube ich, haben zwei Wesen sich mehr vereint als wir beide in diesem Augenblick. Mein Herz war Charlottes Herz und ihr Herz war zu meinem Herzen. Auf Zeit und Ewigkeit. Dann schnaubte St. Kirai sich die Nase geräuschvoll und ein allgemeines gefühlvolles Schneuzen und Tränenwischen ging auch durch die Menge der anderen, die sich nun einzeln wiederum näherten, um uns nochmals zu beglückwünschen. Danach aber ging es sogleich hinüber zum Kloster, wo die Schwadron sich bereits sammelte. Charlotte, plus einen Pelz über dem leichten Kleid, ging in ihren dünnen Goldsandalen, fast barfuß sozusagen, mit mir durch den Schnee und die anderen folgten. Wir gingen langsam und mit immer noch vereinten Händen, aber vermochten kein Wort zueinander zu sprechen. So näherten wir uns der glitzernden doppelten Reiterreihe, die mit schlagenden Pferdehäuptern und leisem Rauschen der Waffen vor uns auf dem bleichen Schnee aus dem Dunkel sich eben bildete. Semler kam, schon behelmt, uns entgegen und gratulierte. Es hat mir leid getan, dass ich in der Kirche nicht habe können anwesend sein, aber ich hatte mit Dispositionen zu tun. Auch bedauere ich es aufrichtig, dich selbst auf kurze Zeit nicht zurücklassen zu können. Doch die Situation ist nicht danach. Entschuldigen also auch Sie mich, Baronin. Damit verbeugte er sich vor uns und den anderen und kehrte an seinen Platz zurück, begleitet allerdings von einem merklichen Murren der Hochzeitsgesellschaft, die der Meinung Ausdruck gab, nun kämen seine Schmeicheleien zu spät und die nicht verhehlte, sie halte diesen ganzen Abmarsch überhaupt für Unsinn. Doch so oder so, es blieb uns nichts übrig, als Abschied zu nehmen. Einige Augenblicke lang noch sah ich Charlotte an. Dann nahm ich sie in die Arme und küsste sie zum letzten Mal. Seit der Trauung hatte sie kein Wort mehr gesprochen. Sie weinte auch nicht mehr und blickte bloß noch starr mit einer unnatürlichen Stetigkeit ihrer weit offenen Augen, mit wie zum Stillstand gekommenen Liebeshimmeln, und ohne dass ihre Wimpern geschlagen hätten, auf mich. Auch schien mir, als habe sie selbst die Kraft nicht mehr, meinen Kuss zu erwidern. Ihr Mund war wie leblos. Ich fürchtete, die Szene werde über ihre Kräfte gehen und wandte mich rasch ab. Während ich Nikolaus die Hand reichte, fühlte ich zum letzten Mal St. Kiras Schnurrbart auf meinen Wangen. Dann machte ich mich los, tat die 10 oder 20 Schritte bis zur Schwadron hinüber und vom Pferde aus versuchte ich, Charlottes Gesicht zu erkennen, sah aber nur mehr einen weißen Schein davon und den Schimmer ihres Kleides, wie sie im offenen Pelz zwischen den Gestalten ihres Vaters und ihres Bruders stand, von beiden unterstützt offenbar. Und dahinter stand die schattenhafte Menge der anderen. In diesen Augenblicken war mir, als hätte ich nicht Tage, sondern Jahre hier gelebt. Und als werde es mir ganz unmöglich sein, woanders je noch zu leben. Zugleich aber hatte nun auch mich auf einmal die peinigende Vorstellung, ja, die absolute Gewissheit ergriffen, dass ich nicht mehr zurückkehren werde. Nicht etwa, dass ich nur gemeint hätte, alles werde bloß anders sein bei meiner Wiederkehr. Wie ja, wenn einer wiederkehrt, immer vieles anders ist und nicht annähernd mehr so, wie es gewesen. Sondern ich wusste auf einmal mit vollkommener Sicherheit, dass ich eher auf den Mond werde gelangen können, als hierher zurück. Es gab da einfach kein Zurück mehr. Hierher nicht. Nie würde ich wiederkehren. Nie wieder. Ich wandte mich noch einmal um nach Charlotte. Aber irgendetwas, wie ein Schleier aus nächtlichem Schnee oder Asche, hatte sich schon zwischen sie und mich gedrängt. Und ich sah sie nicht mehr. Warum gehst du nicht nach dem Norden? Da ist doch nichts. Du hast es ja selbst gesagt. So gelangten wir im Laufe der nächsten 3 Tage an einen Fluss, ohne je auch nur auf einen Menschen, geschweige denn auf Feind zu stoßen. Flussabwärts ziehend und geradenwegs nach Norden, schien Semler seine Abneigung vor dieser Weltgegend verloren zu haben, oder aber das Tal zwang ihn einfach, seinen Weg dahin zu nehmen. Der Sahn rauschte zu unserer Rechten so laut, als führe er Glasscherben statt Wasser. Ein gewaltiges Klirren stieg aus dem Flussbett zu uns herauf. Das Tal indessen senkte sich immer tiefer und tiefer, indem zugleich der Nebel, der die Berge einhüllte, durchscheinender ward. Und wir sahen, dass ihre Gipfel aus Waldungen düsterer und ungeheurer Tannenfelsig hervorragend ins Himmelhohe gestiegen waren und dem Tageslicht kaum mehr Zutritt gewährten. Nur ganz oben zwischen den Felskämmen gab es noch einen Streifen silberfarbigen Lichtes. Hamilton grinste. Every cloud has a silver line. Has a silver line. In der Tiefe der Schlucht aber hatte der Tag sich zur Nacht wieder zurückverwandelt. Doch stieg zugleich ein sonderbares Glimmern aus dem Flussbett zu uns herauf. Etwa wie Meeresleuchten. Und auch der Boden selbst begann nun, als sei er mit Phosphor bestreut, zu schimmern. Das Gefühl, mit dem ich alle diese Veränderungen wahrnahm, war ein unbeschreibliches und qualvolles. Ich glaubte, in einem Albtraum zu liegen. Und wie in einem Traum schien es mir auf einmal unmöglich, mich aus eigenem Willen zu bewegen, zu sprechen oder zu schreien. Vielmehr folgte ich ganz zwangsläufig und ohne jede Einwirkung auf mein Pferd dem Zuge der anderen, die ich fortwährend fragen wollte, was dieser ganze Irrsinn bedeute. Allein ich brachte nichts heraus und sie zogen gleichmäßig weiter, als merkten sie nichts und als wunderten sie sich über nichts. Indessen zeigte sich vor uns auf dem Wege auf einmal ein starkes metallisches Glänzen. Und im Näherkommen nahm ich wahr, dass es von einer Brücke ausging, die hier über den Fluss führte. Ein ungeheures Tosen wie von himmelhohen gläsernen Wasserfällen und ein Dampf wie von sehr heißen Wassern stieg regenbogenfarben aus der Tiefe herauf. Die Brücke selbst aber war mit metallenen Blechen beschlagen. Die leuchteten wie Gold. Ja, es war Gold, mit dem die Brücke gedeckt war. Dies konnte keine Wirklichkeit mehr. Dies musste, wenngleich ich nicht ahnte, wann und wie begonnen, ein Traum sein. Es gab keine goldgedeckten Brücken. Mit namenloser Anstrengung, mit dem entsetzlichsten Aufwand aller meiner Kräfte, als müssten die Muskeln meiner Kiefer zerreißen, gelang es mir in diesen äußersten Augenblicken, die Lippen zu öffnen und die Zunge zu rühren. Wohin? Wohin wollt ihr? Ihr reitet über die Brücke? Und die Hufe ihrer Pferde berührten die Brücke. Und es klang wie ein goldener Donner. Ich aber, so schrie es in mir, während ich mein Pferd herumriss und zur Seite drängte. Ich reite nicht mit euch. Ich will nicht hinüber. Ich will nicht. Es muss ein Traum sein, aber ich will erwachen. Und ich erwachte. Ich lag mitten auf der Bandava-Brücke, über die hinweg 8 volle Tage vorher, wie es mir geschienen, in Wirklichkeit aber soeben, Semler attackiert hatte. Die beiden Steine, die, als wir den Damm hinanjagten, unter den Hufen aufliegend nicht getroffen, waren eben doch keine Kiesel, sondern Schüsse gewesen und hatten mich vom Pferde geworfen. Ich blutete aus einer Wunde an der Schläfe und auch meine linke Brust ziemlich hoch oben war durchschossen. Im Sturz war ich ohnmächtig geworden, doch konnte meine Bewusstlosigkeit nicht länger gewährt haben als wenige Sekunden. Dennoch hatte ich im Ohr den goldenen Donner von den polternden und rollenden Blechen der Brücke über den Fluss mit dem gläsernen Wasser. Aber es war immer noch der Donner der Holzbrücke von Hoa, die über die Ondava ging. Noch dröhnten und schwangen die Bohlen von den Hufen der Pferde, die soeben darüber hinweggestürmt. Aber weder Rosse noch Reiter waren mehr zu sehen. Die Schwadron war im Verlauf weniger Augenblicke verschwunden, ausgelöscht, weggerafft von dem rasenden, heulenden Feuer, das immer noch über mich hinwegging, lag sie an der Erde. Die Attacke war, wie vorauszusehen gewesen, vollständig misslungen und ganze Schwärme von Russen in erdbraunen Mänteln begannen, aus dem nahegelegenen Dorfe herauszurennen und spießten, was sich unter den Verwundeten noch rührte, mit ihren langen, spicknadelartigen Bajonetten an den Boden. Bloß ein Unteroffizier und drei oder vier Dragoner, die mit mir an der Küche ritten, hatten ihre Pferde noch herumreißen können. Sie waren abgesprungen und schleiften mich nun halb gedeckt vom Uferdamm zurück. Als sie im Begriff waren, mich auf eins der Pferde zu heben, schwanden mir die Sinne. Ich erwachte erst viele Tage später, zum zweiten Mal, in einem Lazarett in Ungarn. Aber ich brauchte noch ebenso viele Wochen, Monate oder Jahre, um zur Einsicht zu kommen, dass alles, was ich in den Augenblicken geträumt hatte, die ich auf der Brücke gelegen, nichts als ein Traum gewesen sei. Ja, selbst jetzt kann ich es noch immer nicht ganz glauben. Es sei denn, dass, wenn der Tod ein Traum ist, auch das Leben bloß ein Traum wäre. Zwischen den Träumen aber führten Brücken hin und wieder. Und wer könnte wirklich sagen, was Tod und was Leben sei? Oder wo der Raum und die Zeit zwischen beiden beginnen und wo sie enden? In jenem Lazarett, in welchem ich bewegungslos lag und langsam, sehr langsam gerettet war, war als Samariterin ein altes Fräulein aus der ungarischen Gesellschaft mir zugeteilt. Sie kannte alle Welt und wusste von allem. Ohne zu ahnen, was mich mit den St. Kirais verband, nannte sie auch diesen Namen. Charlotte St. Kirai war längst tot. Sie war es, als ich geträumt hatte, dass ich ihr begegnet sei, auch schon längst gewesen. Tscherkessen, die plündernd über die Karpaten gekommen, hatten sie, ihren Vater und ihren Bruder erschlagen, als sie sich der Brandschatzung widersetzt. Nur die Mutter, von der St. Kirai behauptet hatte, sie sei gestorben, war noch am Leben. Überhaupt schien es, als habe ich nur von Toten geträumt. Lebende hatte ich im Traum wohl gar keine gesehen. Daher auf unserem Ritt die anscheinende Öde des Landes, das doch damals in Wirklichkeit in jenen Gegenden von Russen gewimmelt haben muss. Daher die Überfülle in Nosh-Mihai, wo gewissermaßen die Schatten sich alle gesammelt. daher mein tagelanges Weiterziehen mit der Schwadron, die starb, indessen ich von ihr träumte. Nur Siebler hatte immer noch nach dem Feinde gesucht, denn er dachte, wenn er Feinde noch fände, sei er nicht tot. Aber er fand keine. Er zog den neuntägigen Weg des Todes, wie er vorgezeichnet ist in den Mythen. Er trieb dem Traumland zu. Er fuhr nach Norden bis zur Brücke von Hoa oder Haar, wo der Hellweg ist, zur Brücke aus Gold, die hinüberführt in das Unwiderrufliche, aus dem keiner zurückkommt. Nur ich hatte noch vermocht, mich umzuwenden und war wiedergekehrt. Denn wenn einer, so heißt es, sich umwendet auf dem Todeswege, so kehrt er zurück. Ich bin auch lang nach dem Kriege in meinem Wagen den ganzen Weg nochmals gefahren, von dem ich damals geträumt. Zuerst nach Nosh Mihai. Das war aber schon ganz anders, als ich es geträumt. Auch das Wohnhaus des Sen Kirais, wenngleich ich es sofort wiederfand, sah eigentlich durchaus verschieden von dem aus, das ich in Erinnerung hatte. Nun wollte ich mir wenigstens noch das Haus zeigen lassen, in dem meine Mutter gewohnt. Aber niemand wusste mehr, wo es gewesen. Auch Charlottes Grab wollte ich schließlich sehen. Es war schon verwildert. Und auf dem Hügel wehte Gras und pastellblauer Rittersporn. Ich stand an dem Grabe und empfand sonderbarerweise nichts. Es war mir, als sei da eine mir ganz Fremde begraben. Es war wohl auch in Wahrheit eine Fremde. So fuhr ich weiter in das Laborsatal. Ich fand die Brücke wieder, über die wir zuletzt gekommen, die aus Gold, die über den gläsernen Fluss führt. Sie war natürlich aus Holz, die Brücke. Und im Sahn rann auch nicht Glas, sondern Wasser. Aber mehrere Zimmerleute waren eben dabei, die Brücke auszubessern. So konnte ich wiederum nicht hinüber. Allein, ich atmete auf. Denn ich hätte wahrscheinlich noch immer nicht den Mut gehabt, sie zu überschreiten. Ob es nun wirklich die mit gehämmerten Goldblechen beschlagene gewesen wäre, über die in Hundertschaften die Scharen toter Männer reiten, oder die Brücke Esiret, der Araber, die schmal ist wie die Schneide eines geschliffenen Krummschwertes und zum Paradiese führt, oder ob es mir die schlichte Holzbrücke über den Sahn sein mochte. In keinem Fall, fürchte ich, hätte ich es aber fertig gebracht, den Fuß auf sie zu setzen. Denn in Wahrheit, so zuwider Fantastereien sonst mir sind, ist mir im Innersten der Traum noch Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit eigentlich nur mehr wie ein Traum. Aber zwischen den Träumen führen Brücken hin und wieder. Und wer könnte wirklich sagen, was Tod und was Leben sei? Oder wo der Raum und die Zeit zwischen beiden beginnen und wo sie enden? Der Baron Bagge von Alexander Lernet-Holenia. Ein Hörbild für 8 Stimmen und einen Sänger. Für den Funk eingerichtet von Alexander Schumacher. Es sprachen der Baron Bagge, Christian Redl, Semler, Hannes Hellmann, Maltitz, Benjamin Reding, Hamilton, Wolf-Dietrich Sprenger, Charlotte St. Kirei, Bettina Engelhardt, Charlottes Vater, Gerlach Fiedler, Herr von Farago, Konstantin Graudus, Graf von Korinski, Dietmar Müß. Alle Musiken, Atmosphären und Geräusche wurden von Michael Schiefel mit der Stimme erzeugt. Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee und Kerstin Heikamp. Regieassistenz: Gabriele Rosch. Regie: Alexander Schumacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2000.